Kapitel 7. Er geht zum U-Bahnhof Stadtmitte. Oh nein! Die U-Bahn fährt gerade weg und er muss 10 Minuten warten. Kann sie denn noch in dem Museum sein? Um diese Uhrzeit? Warum bleibt sie da so lange? Sie muss doch dort nur diesen Umschlag abgeben. Die U2 kommt und Jan steigt ein. Mitte, Mohrenstraße, Potsdamer Platz. Hier muss er aussteigen. Potsdamer Straße 2, Filmmuseum Berlin, Deutsche Kinemathek. Das ist die richtige Adresse. Oje, oje, fast 18 Uhr, die schließen gleich. Er rennt zum Eingang des Filmmuseums. Die Dame von der Kasse möchte gerade schließen. Hier ist leider Schluss für heute, junger Mann. Kommen Sie morgen wieder. Wir öffnen um... ich weiß, Entschuldigung, aber ich suche jemanden. Meine Freundin, sie muss noch hier... Unmöglich, das kann nicht sein. Ein Mann von der Securitas geht abends durch das ganze Museum und kontrolliert. Doch, sie muss. Helfen Sie mir, bitte. Sind Sie denn ganz sicher? Ist Ihre Freundin bei uns? Ja, sie ist Anwaltsgehilfin und musste einen Vertrag hier abgeben. Wann war das denn? So gegen Mittag. Da war ich schon an der Kasse. Wie sieht Ihre Freundin denn aus? Vielleicht erinnere ich mich. Sie gehen in den Kassenraum. Hier sieht es aus wie in einem Kino. Viele, viele Fotos von Schauspielern. Die Frau schließt die Tür hinter Jan ab. Also, Maja, so heißt meine Freundin. Sie ist etwa 1,80 groß, schlank. Sie hat lange blonde Haare und blaue Augen. Vor 3 Monaten war ihr Geburtstag. Sie ist 23 Jahre alt. Die Frau lächelt. Ich glaube, ich erinnere mich. Was hat sie denn an? Ich bin nicht sicher. Jeans, eine weiße Bluse, ein blaues Jackett. Das zieht sie gern an. Ja, so eine junge Frau war heute gegen Mittag da. Sie wollte in die Verwaltung. Sie hatte einen großen braunen Umschlag unter dem Arm. Ja, und heute bei dem schönen Wetter waren im Museum nicht so viele Leute. Ich glaube, nein, ich bin fast sicher, sie war nicht wieder hier unten am Ausgang. Wo kann sie denn sein? Was machen wir jetzt? Jan ist sehr nervös. Er will sofort Maja suchen. Ich weiß nicht. Wir haben 7 Etagen und 13 Ausstellungsräume im Museum. Eine Bibliothek, einen Shop, ein Café. Oben dann die Jan verliert die Geduld. Wo wollen Sie denn hin? Fragt die Frau. Jan steht schon vor dem gläsernen Aufzug und drückt den Knopf. Wir müssen überall suchen. Maja muss hier irgendwo sein. Na, dann muss ich wohl mit. Die Frau geht zu ihm hin. Hier unten brauchen wir nicht zu suchen. Der Mann von der Securitas war gerade erst hier. Wir fahren gleich in die 2. Etage und gehen dann zu Fuß in die 3. Sie kennen sich hier ja gut aus, Frau... Rogalla ist mein Name. Frau Rogalla. Und ich bin Jan Cisolek. Na dann kommen Sie, Herr Cisolek. Der Aufzug ist da. Im 2. Stock steigen sie aus. Es ist gespenstisch. Sie gehen durch die leeren Räume im 2. und im 3. Stockwerk. Maja? Maja? Bist du hier? Ich bin's, Jan. Aber Jan hört nichts. Er sieht sich um. Aber er sieht nur viele Fotos. Marlene schaut ihn an, Romy lächelt, sie gehen weiter. Jan ruft immer wieder, Maja! Maja! Kommen Sie, Herr Cisolek, hier unten ist niemand. Frau Rogalla geht voran. Sie fahren in dem gläsernen Aufzug weiter nach oben. Auch in den anderen Etagen ist alles leer und ruhig. Sie kommen in die 7. Etage. Hier oben ist die Verwaltung. Und da hören sie plötzlich so ein komisches Klopfen.